Anlässlich des 50. Jahrestages des Besuches der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Bezirk Nordpyongan fand am 19. August eine Gedenkveranstaltung statt. Daran nahmen die Funktionäre der Partei, Macht- und Wirtschaftsorgane und der Massenorganisationen und die Werktätigen des Bezirkes teil. Der Vorsitzende des Bezirkskomitees Nordpyongan, der PDAK Kim Nung-ho, betonte in seinem Gedenkreferat, Kim Il-sung und Kim Jong-il hätten im August zu 56 1967 verschiedene Einheiten des Bezirkes Nordpyongan besucht und den Weg für den Bezirk erhellt. Dies habe einen Anlass dazu gegeben, bei der Entwicklung des Wirtschaftssektors vom Bezirk eine Wende einzuleiten. Der Referent verwies weiter auf die rühmenswerten Erfolge im Bezirk bei der Durchsetzung ihrer Hinweise in den vergangenen 50 Jahren. Er appellierte an die Funktionäre und Werktätigen des Bezirkes, die Vermächtnisse von Kim Il-sung und Kim Jong-il für lebenswichtig zu halten, sie um jeden Preis durchzusetzen und den Staatsführer Kim Jong-un mit Treuergebenheit zu unterstützen.